Das Wildinstitut in Kanada brachte am 16. Juli auf seiner Internet-Homepage einen Beitrag unter dem Titel »Die neue Sanktion gegen Nordkorea bedeutet zugleich die Kriegshandlung«. Man unterstützte darin die gerechte Sache des koreanischen Volkes.